willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 18, 2014. Und es war die Woche mal wieder im Fokus, nicht nur in den Medien, sondern natürlich auch bei mir, ganz klar, der NSA-Skandal. Ich bin ja so leid, darüber zu reden, deswegen vermeide ich es immer, wenn es geht, darüber gar nichts zu sagen, ja, weil das Thema ja eigentlich ausgelutscht ist und man sollte erwarten, dass es Konsequenzen hat. Nein, aber manchmal muss man eben auch, oder muss ich eben auch mich dazu äußern, wenn mal wieder solche haarsträubende Sachen veröffentlicht werden von der Bundesregierung. Ja. Und zwar geht es da um eine Stellungnahme, ja, die eben wie soll man das am besten jetzt ausdrücken, ja, also die Regierung ist gegen die Snowden-Vernehmung, ja, so schreibt es auch die Tagesschau. Ein Gutachten kommt da zu dem Schluss, dass, also es ist wirklich, ich bin eigentlich sprachlos, ja, dass man also Angst haben muss, offenbar, um die Zusammenarbeit mit den USA, und das dann auch als Argument nimmt, warum man Snowden nicht anhören sollte. Im Prinzip bedeutet das ja, dass man auf die Aufklärung einer Straftat verzichtet, damit man nicht in Ungnade bei den USA fällt. Da ist schon, ist es wirklich Angst? Ist es Demut? Oder ist es einfach nur Desinteresse, ja, dass vielleicht dann doch noch mehr herauskommt? Ja. Was auch die deutschen Behörden vielleicht hier für einen Mist gebaut haben bei den ganzen Sachen. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, man befürchtet, dass eben die Kooperation, die nachrichtendienstliche Kooperation mit Deutschland zumindest vorübergehend eingeschränkt werden würde, wenn man Snowden also in Deutschland befragen würde. Und somit müsste eben das Interesse des Untersuchungsausschusses hinter das Staatswohl zurücktreten. Also eine Aufklärung einer Straftat muss hinter das Staatswohl zurücktreten. Offenbar muss man so Angst haben vor den USA. Sonst endet man vielleicht noch so wie Russland, ja, und wird von heute auf morgen mit Sanktionen belegt. Ja. Das möchte natürlich unsere Regierung nicht. Aber sollte man das wirklich als Argument nehmen für diese Straftaten, die gegen das deutsche Volk verübt wurden, massenhaft von der USA, sollte man das als Argument nehmen, um darauf zu verzichten, quasi der Hauptzeuge zu hören? Das ist schon sehr, sehr kritisch, ja. Der grünen Abgeordnete Ströbele, der sagt dann auch ganz klar, dass das ein unglaublicher Vorgang ist und man kann notfalls auch in Russland Snowden anhören, ja, über Videokonferenz beispielsweise. Da müssten dann auch nicht, wie es in dem Rechtsgutachten einer übrigens amerikanischen Kanzlei aufführt ist, müsste man auch keine Angst haben, dass die Mitglieder des Untersuchungsausschusses in den USA strafrechtlich verfolgt werden würden. Also das ist unfassbar. Das heißt, deutsche Regierungsmitglieder würden in den USA strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie eine Straftat von der USA aufklären, die gegen das deutsche Volk begangen würde. Wo sind wir denn eigentlich? Das ist ja, also ich glaube, das muss unbedingt verfilmt werden hier. Ja. Aber wahrscheinlich wäre der Film dann so unrealistisch bei den Leuten ankommen, dass er floppen würde, weil, ich meine, so verrückt kann ja gar nicht sein, so verrückt, ja. Die Realität holt manchmal die Utopie doch ziemlich schnell ein, ja. Und nun ja, jetzt müssen wir mal abwarten, was da geschieht. Ich hoffe, dass auf jeden Fall da noch Snowden in irgendeiner Form angehört wird. Übrigens ist auch zur Sprache gekommen, dass man eventuell auch Glenn Greenwald als Zeuge hören kann. Man verspricht sich da vielleicht sogar viel mehr davon, weil er offenbar in Besitz von mehr Dokumenten ist, als als Snowden jetzt im Prinzip noch vorbringen kann aus Russland her, von Russland her. Also müssen wir auch da gucken, am Ball bleiben, ja, aber bitte macht das in der Mainstream-Presse. Ich, wie gesagt, ich will eigentlich darüber nicht reden. Außerdem könnt ihr euch mal informieren, wie das überhaupt hier abgelaufen ist. Heise hat nämlich eine umfangreiche Timeline des NSA-Skandals veröffentlicht, die scheint sehr genau auch zu sein, ja, und geht also zurück auf die ursprünglichen Ereignisse von das Bekanntwerden, ja, am 6. Juni und so weiter und so weiter. Und ja, da wird dann alles aufgeführt, die Reaktionen, die unterlassenen Aktionen auch teilweise, ja. Es war schon sehr, sehr interessant, das mal nochmal durchzulesen. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr daran interessiert seid, euch die Timeline mal anzuschauen. Ja, nicht nur deswegen ist momentan die deutsche Medienlandschaft auch in Kritik. Nein, auch wegen der Ukraine-Krise kommt die deutsche Presse momentan schlecht weg. Ja. Nicht nur die deutsche, sondern eigentlich die westliche Presse an sich. Man sieht nämlich eine deutliche Diskrepanz zwischen den Kommentaren und den Pressemeldungen, wie die formuliert sind. Man hat natürlich, klar, war schnell dabei, einige Kommentatoren auch zu sagen, ja, hier, das sind Propagandisten, die angeheuert wurden. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Zumal die Zahl der deutschsprachigen russischen Propagandamedien dann doch etwas gering ist im Vergleich zu den möglicherweise angeheuerten NSA-Schreiberlingen, ja, und US-Schreiberlingen, die da wohl eher die Foren dann stürmen würden. Man könnte natürlich auch anhand von der IP-Adresse schon mal sehen, ja, von wo das gemacht ist. Es ist natürlich einfach, den Kommentatoren einfach vorzuwerfen, sie wären auf der Gehaltsliste von Putin und Co. Ja, ist natürlich vollkommen an den Haaren herbeigezogen, da gibt's keine Beweise dafür. Und ja, offenbar bin ich dann auch einer von diesen bezahlten Putin-Anhängern, ja. Ist lustig, wie man probiert, die Meinung der Leute, wenn einem diese Meinung nicht gefällt, dann zu entwerten durch solche Äußerungen und zu sagen, ja, ihr werdet ja dafür bezahlt, das ist, ihr seid angeheuert worden oder ihr macht es so und so. Also das ist schon ziemlich schäbig, weil Meinungsäußerung ist eigentlich das Einzige, was ein normaler Bürger hat. Ja, bei solchen Sachen. Das ist das Einzige. Und das kriegt man dann abgenommen, ja, das bekommt man weggenommen, indem man hier sowas unterstellt bekommt. Ich kann also aus erster Quelle sagen, dass dem nicht so ist. Es mögen sich vielleicht ein oder zwei da drin verirrt haben, aber ich sehe da keine Notwendigkeit, denn die Menschen allgemein, haben die Schnauze momentan ganz schön voll, um es mal so zu sagen, von dieser gleichgeschalteten westlichen Presse, die das offenbar aber auch noch freiwillig tut. Ich unterstelle hier nicht genau oder nicht direkt, dass die Medien zensiert werden. Ja? Mag sein, dass es vielleicht eine Art oder Druck gibt von der Bundesregierung, ja, so dass man eben seinen Ruf verliert, ja, dass die Politik eben einem dann diskreditiert, wenn man hier zu negativ schreibt oder jetzt sage ich mal, knallhart die Wahrheit schreibt über diese ganze Krise und auch deutliche Worte findet und auch die Machenschaften aufdeckt und auch Fragen stellt, warum Faschisten in der Ukraine, die in der Regierung sitzen, von westlichen Staaten, insbesondere von Deutschland, die das eigentlich besser wissen müssten, unterstützt wird. Ja. Da ist es dann einfach zu kurz gesehen, wenn dann eben die Regierung da versucht, einen zu diskreditieren oder aber auch durch die Privatwirtschaft versucht wird, da eine Meinung zu forcieren. Ja. Wobei ich da auch noch ganz klar sagen muss, die Leute oder die Firmen oder die Anzeigenschalter, wie auch immer, die sind da auf dem Holzweg und denken, dass kritische Berichte zu einem negativen Image führen können. Im Gegenteil, ja, wenn die Leute herausbekommen, dass so Anzeigen nicht mehr geschaltet werden, weil die Zeitung die Wahrheit berichtet, ja, oder kritische Berichte veröffentlicht, dann kann das ganz schnell ins Auge gehen. Denn dafür ist die Presse da. Hinterfragen, kritische Berichte veröffentlichen und nicht einfach nur das nachplappern, was vielleicht einige gerne hätten. Ja, so sieht's aus. Und deswegen habe ich auch hier in einem Artikel von der Tagesschau hier einen Kommentar bei Google Plus hinterlassen und habe geschrieben, weil auch jemand geschrieben hat, naja, Zensur gibt's da eigentlich nicht. Das kann das ja nicht hier zum Beispiel. In dem Artikel wurde erwähnt Bulgarien, ja, wo es relativ schlecht um die Pressefreiheit steht, ja. Das kann man natürlich nicht mit Deutschland vergleichen. Das stimmt zwar schon, aber das Problem liegt halt hier woanders. Ich habe da jedenfalls dann als Kommentar geschrieben, dass es eine Art Zensur in den deutschen Medien gibt, ist seit der schäbigen Berichterstattung von Sochi nicht mehr zu verleugnen. In der Tat ist es prinzipiell schlimmer, als wenn eine Zensur mit harten Mitteln vom Staat direkt vollzogen wird. Insofern kann ich die Ausführungen von dem Vorkommentator schon verstehen, wenn er sagt, man dürfe die Situation in Deutschland, aber auch in den USA nicht mit Bulgarien vergleichen. Nein, denn es ist schlimmer. Was sagt das denn über den Zustand unserer Gesellschaft und unserer Medienlandschaft aus, wenn die Zensur quasi von der Presse selbst vollzogen wird, aus Angst vor Diskreditierung oder dem Streichen von Werbeanzeigen und Zuschüssen? Auch wenn nur legaler Druck vom Staat ausgeübt wird, was unbestreitbar ist, bleibt die Pressefreiheit unser höchstes Gut. Wer diese leichtfertig für Prestige oder Geld opfert, verdient den Ausdruck Journalist nicht. Wer nur die gleichgeschalteten Meldungen aus den Agenturen mit Spekulationen und von Regierung und Sponsoren gewünschten Ausstaffierungen versieht, der hat seinen Beruf verfehlt und sollte eine Stelle als PR-Sprecher oder Ähnlichem suchen. Denn sonst sind sie ein Schandfleck für einen ganzen Berufsstand. So sieht's aus. Das war zu dem Artikel von der Tagesschau geschrieben über die Pressefreiheiten in der EU, die durchaus kontrovers sind und auch von verschiedenen Organisationen auch teilweise kritisiert werden. Denn es liegt da doch schon in manchen Ländern einiges im Argen. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wir haben ja unsere Social Networks, wir haben ja unsere Blogger, von daher ist ja alles okay. Nein, ist natürlich nicht okay. Ich habe es an der Stelle ja schon öfters mal gesagt, aber die Blogger sind mir zu selbstverliebt. Ja. Bloggen übers Bloggen bringt nichts. Ja. Ich würde mir sehr viel stärker wünschen, dass die Blogger richtig mal in diese Themen reingehen und dort dann auch selbst mal ein bisschen recherchieren. Man muss nicht immer nur vor Ort sein, ja. Man kann auch durchaus den Menschen helfen, durch den Wust an Informationen zu gelangen, denn mit der einen oder anderen Sichtweise kriegt man schon das richtige Bild dann zu sehen. Man muss es nur sehen wollen, ja. Und das ist nämlich genau auch das Problem, dass die Medien hier in Europa im Westen haben. Also sie dürfen eigentlich alles bringen, ja, was der Wahrheit eben entspricht. Und irgendwie, irgendwo tun sie es auch. Ja. Nur wie man etwas wo platziert, sendet, zu welcher Sendezeit, ja, oder wie man etwas beschreibt, umschreibt, das ist natürlich etwas, wo dann, wo ich finde, wo die Medien dann eben auch versagen. Und da sind auch Blogger gefragt, ja. Ihr müsst nicht nur, ihr könnt nicht nur über das schreiben, was ihr, was weiß ich, wo ihr gerade seid oder wenn ihr da persönlich das miterlebt habt. Ihr könnt auch euch eure Meinung bilden und das blocken, ja, um den Leuten zu helfen, an den eben da klarzukommen mit den vielen Informationen und eben bestimmte Sachen, die ihr für wichtig findet, herauslösen aus der Masse und nochmal speziell darauf hinweisen, dass es eben ein bisschen prominenter ist, prominenter platziert wird, ja, in den Köpfen der Menschen. Das ist ganz wichtig und das machen auch momentan die meisten Journalisten nur, ja. Wie gesagt, viele scheinen hier nur noch die dpa-Meldungen abzutippen, ja, und dann eben noch etwas hinzuzuerfinden oder zu erdichten, ja, oder vielleicht von anderen Meldungen dann zu spekulieren darüber. Manchmal sind es hanebüchene Sachen, das sollt ihr natürlich nicht machen, ja, sondern eben die gesamten Informationen richtig verwerten. Ihr habt da auch ein bisschen mehr Zeit vielleicht als der normale Redakteur bei der Tagesschau-Redaktion, ja, der vielleicht, was weiß ich, wie viele Minuten hat für einen Artikel zu schreiben, dann muss er zum nächsten gehen. Ihr habt eventuell mehr Zeit und könnt da besser recherchieren und dann eben auch hier die normalen, also die alten Medien mal so ein bisschen einheizen, ja. Und es nützt nichts, dass man schreibt, wie schön es doch ist, dass man blocken kann, also wenn man blockt, dass man blocken kann, das ist ja, bringt nichts. Ja, das bringt nichts. Das interessiert auch, außer Blogger eben niemanden mehr. Ja, was Kurioses hat sich auch in den USA zugetragen, meiner Meinung nach kurios. William Shatner ist von der NASA geehrt worden, blieb mir also wirklich die Spucke weg. Jetzt sagt ihr, Moment mal, William Shatner, ja, Captain Kirk, genau, als James T. Kirk, ja, hat er angeblich eben als dieser Schauspieler diese höchste Auszeichnung bekommen, die man als Nichtregierungsmitarbeiter bekommen kann, weil er als Mitglied der Sternenflotte, glaube ich, eben dafür gesorgt hat, dass die Leute neugieriger geworden sind für die ganzen Sachen. Ich probiere es ja jetzt irgendwie so auszudrücken, ja, dass ihr, dass ich dem noch was Positives abgewinne, ja, und dass er sich eben dafür eingesetzt habe, dass eine ganze Generation an ja, Wissenschaftlern, ja, oder Forschern in der ganzen Welt zu inspirieren, ja, geschafft hat mit der Serie. Aber ehrlich gesagt, Leute, also er kam dann auch dann entsprechend im Cowboy-Outfit zu der Verleihung. Also ich muss schon sagen, wie geht das denn hier konform? Da tun sich echte Wissenschaftler, ja, ihr halbes Leben lang den Hintern abarbeiten, ja, und bekommen keine Auszeichnung. Und ein Darsteller einer Science-Fiction-Reihe, die vollkommen, jetzt sind wir mal ehrlich, jeglicher Realität entbehrt, ja, wird ausgezeichnet. Ja, ich weiß, ich bin wieder so kleinlich da, aber das sind so Sachen, die finde ich einfach nicht angemessen, nicht angebracht, ja, und damit wird auch dieser Preis im Prinzip ad absurdum geführt und von dieser höchsten Ehrung, naja, die ist jetzt auch diskreditiert, denn wer diese Ehrung erhält, da weiß man nicht mehr, ob er ein guter Wissenschaftler ist, ja, oder einfach nur ein Schauspieler, der die richtige Rolle bekommen hat. Ja, also, tut mir leid. Brrr. NASA, was denn los? Geht euch die Leute aus? Oder was? Gehen euch die Wissenschaftler aus? Ja, kann ich nicht verstehen. Regionale Infrastruktur im Internet wird dringend benötigt. Die ganzen Geschichten von Abhören der NSA bis über jetzt das das Handelsabkommen. Das alles lässt sehr viel Nachgeschmack aufkommen, wenn man sowas liest. Und da stellt sich immer wieder die Frage, ob es nicht besser ist, wenn auch hier regionale Clouds beispielsweise eingerichtet werden oder Internetstrukturen an sich. Das habe ich von Anfang an schon gesagt, man kann sich ja gegen eine NSA-Abhörung überhaupt gar nicht wehren, wenn die Server in den USA steht, weil dort sind rechtlich gesehen eben die Zugriffe nicht nur erlaubt, sondern eben auch unter einem bestimmten Maße geschützt. Das heißt, es darf noch nicht mal gesagt werden, dass es so ist. Also die Firmen, selbst wenn die Firmen jetzt hier eine Schnittstelle einrichten müssten, ja, und mit der NSA zusammenarbeiten, dürften sie es noch nicht mal sagen, dass sie es machen mussten. Ja. Dieses Gag Order, wie es heißt, ja, die gibt es tatsächlich. Und deswegen ist es schon mal per se nicht möglich, Datenschutz zu betreiben, sofern der Server in den USA steht. Punkt aus Ende. Jetzt ist nun mal aber so, dass die Infrastruktur von der USA im Prinzip stark kontrolliert wird. Die Intention von zum Beispiel von der Deutschen Telekom, ein eigenes Sicherheitsnetzwerk aufzubauen, national aufzubauen, finde ich sehr, sehr gut. Eine europäische Cloud, eine deutsche Cloud, eine regionale Cloud, auf jeden Fall eine tolle Idee, auch wenn das immer wieder kritisiert wird. Aber da muss man auch gucken, von wem wird es dann immer wieder so kritisiert. Natürlich von Leuten, die die komplette Globalisierung möchten, ja, allerdings immer zum Nachteil des Kunden, die zum Beispiel TTIP unterstützen, ja, ein Wirtschaftsabkommen, das jetzt kommen soll, das transatlantische Handelsbündnis. Ja, ja, mag es sein, dass es vielleicht im Einzelfall sogar für eine Privatperson gut ist, aber im Prinzip wird das Ganze nur für große Firmen positiv sein, die eben dann weniger oder weniger Sicherheitsstandards einführen müssen, so dass es dann zum Beispiel eine US-Firma vielleicht hat, auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen. Ja. Ob das dann auch für eine europäische Firma gilt, die vielleicht höhere Sicherheitsstandards hat, ob die damit dann irgendeinen Vorteil hat, in den USA Fuß zu fassen, das ist noch stehen auf einem anderen Platz. Ja. Und da fühlt man sich auch wieder überrumpelt. Ja. Gleichzeitig hat man Angst, hier Verbrechen der USA aufzuklären, weil man Angst hat, dass das dann, dass man dann Ärger mit den USA kriegt und gleichzeitig möchte man dann hier so ein Handelsabkommen abschließen, wo man quasi dann sich selbst aufgibt und noch mehr Einflussnahme der USA ermöglicht. Ich finde die Telekom, auch wenn das durchaus noch überprüft werden muss, ob das wirklich dann so effektiv ist oder nicht, hat das schon mal in die richtige Richtung gepusht. Ich finde, es müssten auch Root-Server-Strukturen in Deutschland geben, die eben unabhängig arbeiten können und die dann quasi die Anbindung an das Internet über die normalen Internetknoten betreiben, aber dass eine innerdeutsche Kommunikation möglich ist, eine innereuropäische Kommunikation und die internationale Kommunikation, dass man hier auch unser Root-Server so konfigurieren kann, dass eben ausgeschlossen wird, dass die Datenpakete entsprechend territoriales Gebiet verlassen, ja, damit rechtlich und auch praktisch die Abhörung effektiv verhindert wird. Ja, ich weiß, es gibt auch Abhörstationen bei uns, die müssen geschlossen werden, Abhörstationen der NSA bei uns, die müssen geschlossen werden, auf jeden Fall. Oder gestört werden, dass sie nicht mehr arbeiten können, wenn das andere rechtlich nicht möglich ist. Aber dennoch gibt es da einen deutlichen Unterschied, ob die Daten dann zum Beispiel über US-Server gehen oder ob die Daten dann nur über die lokalen Server gehen, die benötigt werden. Ja, also eine Umstrukturierung des Netzes in Grenzen finde ich schon ganz wichtig. Ja, eine Globalisierung des Netzwerkes, das wird auch nicht rückgängig zu machen sein. Also ich weiß nicht, was die Kritiker da versuchen zu hier schlecht machen zu wollen. Ja. Es kann durchaus ein Netz geben, das eben autark funktioniert von, was heißt ein Netz, eine Internetstruktur geben, die autark funktioniert, solange sie in dem eigenen Zugriffsbereich ist und dann eben wie gehabt agiert, sobald eben Datenpakete von anderen Ländern empfangen werden müssen. Ja, das sehe ich eigentlich rechtlich kein Problem, wirtschaftlich auch kein Problem. Technisch wird es sicherlich eine Herausforderung sein, aber das könnte auch wieder bei uns in der IT endlich vielleicht mal ein paar Arbeitsplätze schaffen. Da haben wir nämlich unglaublich Nachholbedarf. Es gibt überhaupt gar keine Firmen bei uns, die überhaupt entsprechende Router anbieten, zum Beispiel, die so einen Internetknoten betreiben könnten. Das ist alles Technik aus den USA und das sollte einem auch mal zu denken geben. Vielleicht muss man das hier langsam beginnen, ja, und dann aber stetig auf das Ziel hinarbeiten zu einem unabhängig autark betriebenen Netzwerkes, das allerdings Teil des Internets ganz normal bleibt. Davon werden übrigens die Benutzer auch überhaupt nichts merken davon, ja, wenn sowas umstrukturiert wird. Im Gegenteil, unter Umständen werden sogar die Datenpakete schneller transportiert werden, wenn es sich zum Beispiel um regionale Verbindungen handelt. Ja. Nun gut, wir werden es sehen. Yahoo, das war immer gern so die Alternative zu Google. Jetzt will auch Yahoo mehr User-Daten, denn Yahoo will ja das zweite Google offenbar werden. Ja, wunderbar. Sie werden jetzt, also Yahoo wird jetzt konsequent dieses Do Not Track am Jahresende nicht mehr unterstützen. Das heißt, egal ob man jetzt im Browser einklickt, Do Not Track, das heißt, man soll keine Spuren hinterlassen mit Cookies etc., das wird dann von Yahoo ignoriert und trotzdem gemacht. So, das ist nichts Schlimmes, weil Do Not Track ist keine rechtliche Verpflichtung. Es ist was Freiwilliges, was einige Seiten, Portale und so weiter eben da sich freiwillig dazu verpflichtet haben. Und diese Verpflichtung wird eben Yahoo an 2000, am Ende des Jahres eben nicht mehr nachkommen wollen, weil sie eben klar diese Sachen, diese Daten benötigen, um entsprechende Dienste dann anzubieten. So sieht das also aus. Und dadurch ist natürlich auch wieder, wie einige schreiben, wieder ein großer Konzern auf die Seite der Bösen gewechselt. Auf solche Sachen, ja, möchte ich da natürlich nicht weiter jetzt drauf eingehen, weil ich denke, das kann man so pauschal nicht sagen. Und Gut und Böse gibt es sowieso nur in Märchen, ja. Aber dennoch denke ich, dass es auf jeden Fall ja, ein schlechter Beigeschmack hat. Heute habe ich irgendwas mit Geschmäcker, ja. Schlechter Na Beigeschmack hat. Und für viele wird es dann eben jetzt die Alternative Yahoo so auch nicht mehr geben. Aber das war ja auch abzusehen. Auch Yahoo ist natürlich eine US-Firma und haben hier auch da die Probleme, ob jetzt Do Not Track oder nicht, das spielt ja keine Rolle für so eine Überwachung. Ja. Es spielt nur eine Rolle für die Daten, die ausgewertet werden können. Und Yahoo möchte natürlich wie Google auch zum Beispiel standortbasierte Dienste anbieten, Informationsdienste und dazu wird eben diese Daten benötigt. Generell ist das nichts Schlimmes. Ja. Das muss jeder selbst entscheiden, inwiefern er das will. Das kann das Leben schon deutlich vereinfachen, ja. Aber es muss einem dann eben bewusst sein, dass diese Firmen diese Daten haben und wenn die Firma eben auch außerhalb von einer ja, Jurisdiktion ist, die eben Datenschutz ernst nimmt, ja, dass dann eben die Daten auch von staatlichen Stellen beispielsweise abgezogen werden können und abgezogen werden. Also, Kunde muss selbst entscheiden, was er machen will. Ja, Twitter, das ist das große Problem. Das große Problem, Werbung, Geld. Ja, wie immer, klar, logisch. Ne? Twitter hat offenbar Geldprobleme. Userzahltechnisch ist es ganz okay. Twitter ist gut dabei. Twitter die Nummer 3, wenn ich es richtig weiß. Ja, ich glaube die Nummer 3. Ja, erst kommt natürlich Facebook, dann Nummer 2 Google Plus, das ist viel gescholten und trotzdem Nummer 2, ja, dann kommt Twitter. So geht's Twitter eigentlich gut, nur Twitter hat ein Geldproblem. Twitter hat ein Werbeproblem. Wie kann man denn die Werbung machen, ohne dass die Kunden auf die Barrikaden gehen? Wie kann man mit Twitter, wie können Firmen oder die Firma Twitter Geld verdienen mit der Werbung? Offenbar ist es gut, ist eine gute Sache für Firmen, die Twitter nutzen, um Geld zu verdienen. Die haben keine Probleme damit. Nur wie kann Twitter Geld verdienen? Denn die entsprechende Leute, die wollen jetzt endlich mal Kohle sehen. Und dann hat auch zum Beispiel John Russell getwittert, wobei ich dann natürlich klar noch was dazu sagen muss. Twitter hat $250 Millionen Revenue und 198 Millionen mobile Benutzer. Die Line, die Firma Line, oder mit dem Programm Line, das komme ich gleich nochmal zu, 338 Millionen Revenue und erwartete 185 Millionen Nutzer. Das heißt, viel mehr Einnahmen, aber weniger User. Ja? Und dann schreibt John Russell als letzter Satz, also werbebasierende Monetarisierung scheint kein so großartiges Modell zu sein. Tja, nur Line, ich weiß nicht, wieso Line das dass Line da genutzt wird. Line ist zwar in den Ländern, in denen Twitter eben nicht so stark vertreten ist, ist Line eine große Sache, nur Line ist eigentlich eine Chat-Applikation und keine kein Microblogging-Dienst. Also ich weiß nicht, wie die da hinkommen, die ja, miteinander zu vergleichen. Hier dieser Artikel auf Strategery.com kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber auf jeden Fall ist klar, dass eben Twitter ein Problem hat mit dem Geld, mit den Werbeeinnahmen, und jetzt wollen hier die Investoren, die wollen jetzt Kohle sehen, die wollen jetzt Dollars sehen. Ja, und wie kann Twitter das machen? Die probieren es dauernd, aber bisher gab es kein richtiges Modell dafür und es ist auch schwierig. Im Prinzip scheitert Twitter am eigenen Betriebsmodell, ja, das, was sie für anderen ermöglichen, weil sie eben von der Art her des Dienstes hier Schwierigkeiten haben. Ja. Interessant auch in dem Hinblick, dass auf Google Plus keine Werbung so geschaltet wird, jedenfalls nicht ganz normal, also wo die Leute dann so normal nebenher eingeblendet bekommen. Weil Google eben sagt, ja, wir brauchen da drin keine Werbung. Google Plus ist unsere Quelle für Informationen, für Daten, für Signale, und das ist schon gut genug. Wir brauchen dort nichts zu machen, geldmäßig. Ja, wir kriegen das Gold, nämlich die Nutzerinformationen, kriegen wir frei Haus geliefert. Ja. Da ist eben die Intention anders. Ja. Nur was Twitter, ja, sollte ursprünglich eben Menschen miteinander verbinden. Ja, so war die Vision. Das hat Twitter geschafft. Ja, noch immer ist Twitter bei zum Beispiel bei Katastrophen die erste Station, wo man hingehen soll. Da muss man hingehen, da muss man zulangen, ja, und dann, ja, dann kriegt man entsprechend seinen Nutzen von Twitter, von dem Netzwerk, aber das hilft eben nicht, Twitter Geld zu verdienen, weil es auch niemals gedacht war am Anfang, ja, Geld zu verdienen. Wie denn auch? Ja? Und da hat man eben einiges probiert, mit Werbung, Werbetweets einfließen lassen, ja, und so weiter und so weiter. Sponsor-Tweets gab's dann, und ja, so funktioniert auch so einigermaßen, aber so richtig reinhauen tut's nicht, und da werden dann die Investoren eben ungeduldig. Die wollen jetzt richtig Geld sehen. Twitter gibt's schon so lange und es wirft noch nicht so viel ab. Ja. Da, ich würde sagen, da kommen eben zwei Weltansichten aufeinander. Einmal diese Community-Sichtweise, ja, das heißt, hier, wir haben einen Dienst, das ist so super, die Leute Wahnsinn, die nutzen das und alles ist toll, ja, und auf der anderen Seite kommt dann eben diese kommerzielle Sparte da hinzu, wo es heißt, ja, hier muss Kohle fließen, ja, ist ja schön, wenn die Leute das gut finden, aber wir brauchen auch Geld dafür, die wollen wir jetzt sehen, ja, und da ist eben ein großes Problem. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob Twitter das langfristig schafft, dass das Problem zu lösen ist. Ja. Da gibt's auch Horrorszenarien. Was ist, wenn zum Beispiel die Investoren abspringen? Wäre dann Twitter weg? Kann Twitter weiter gehalten werden bei dieser Userzahl unabhängig? Ja. Und um es mal so zu sagen, Twitter geht nirgendwo hin. Ja, das muss man ganz klar sagen. Es ist einfach zu stark verwurzelt, ja, bei den entsprechenden Leuten, bei auch wichtigen Leuten. Ja. Das heißt, es ist oftmals so, dass zum Beispiel Stars einen Twitter-Account haben, ja, und keinen Google Plus-Account, obwohl Google Plus von den Nutzerzahlen wesentlich höher ist als Twitter. Ja. Und sogar oftmals, dass die Facebook-Accounts, ja, aktualisiert werden aus den Twitter, aus dem Twitter-Feed. Das heißt im Prinzip, dass nur die Tweet-Nachrichten verbreitet werden über Facebook. Und das bedeutet für die Celebsis zum Beispiel Twitter Nummer 1. Ja? Für Journalisten, für ja, sag ich mal, Aktivisten. Ja? Das ist alles Twitter die Nummer 1. Und das muss man auch bedenken. Gut, also wie gesagt, Twitter wird nicht verschwinden, aber ob sie jemals richtig rentabel werden können, so dass die Investoren zufrieden sind, das darf stark bezweifelt werden. Dann noch eins kurz, 50 Jahre Basic, genau, 50 Jahre Basic Programmiersprache, meine ich jetzt, ja. Und es ist unglaublich, dass das schon 50 Jahre her ist. Der John G. Kameny und Thomas E. Kurz von Dartmouth. Ich denke immer an Dartmouth, tut mir leid. Dartmouth College in Hanover. Nicht Hannover, ja. Hanover, New Hampshire. Haben Basic hier entwickelt und das erste Mal dort mit Erfolg Programme ausgeführt, ja, auf dem Computersystem General Electric, das vor 50 Jahren eben dort 1964 eben, 1. Mai übrigens 1964 dort genutzt wurden. Und da muss ich schon sagen, hammerhart, 1. Mai 1964. Basic immer noch eine meiner liebsten Programmiersprachen, ja, viel gebasht wurde Basic, was hab ich nicht alles müssen anhören, ja, ich bin mit Basic groß geworden, erwachsen geworden, ja, und ich hab alles mögliche noch probiert, ja, ich hab angefangen mit C danach zu programmieren, dann Python habe ich gemacht, Java war immer ein Chaos für mich, ja, ein unglaubliches Chaos, aber lieben tue ich immer noch Basic. Ja, ganz klar, Basic. Warum? Für mich die logisch nachvollziehbare Sprache, die am logischsten nachvollziehbare Sprache, außer Maschinensprache. Ja, jetzt werdet ihr denken, was ist denn das? Basic wurde doch extra gemacht, damit es super einfach ist. Was hat das mit Maschinensprache zu tun? Ja, Logik. Logik. Und zur Logik gehört bei mir auch, dass man eben auch Verknüpfungen machen kann, die unabhängig von Aktionen sind. Ja, groß könnte ich jetzt darüber sprechen, aber die eine verteufeln das Go-To als das Schlechteste, was es jemals in einer Programmiersprache gab. Ich sag, es war der Segen dieser Programmiersprache, ein Go-To. Ja? Denn das hat ja alles so viel einfacher gemacht. Vor allem bei kleineren Programmen. Natürlich haben sich dann die Schwächen gezeigt bei größeren Projekten, wo mehrere Leute gearbeitet haben dran. Ja? Und dennoch hat es Basic geschafft, in viele Bereiche, auch der professionellen Programmierung, vorzudringen. Ja, und das nicht ohne Grund. Ja. Visual Basic war auch ein weiterer Meilenstein, wo Microsoft dargelegt hat, nachdem auch Microsoft bei MS-DOS Basic mitgeliefert hatte und damit auch da wieder ein großes Stück Erfolg Basic beschert hat. Ja. Und da muss ich auch sagen, es war eine große Sache. Die Heimcomputer wären auch nicht denkbar gewesen ohne Basic. Ja, weiß nicht, ob ihr auch noch seitenweise Listings abgetippt habt aus Happy Computer und so weiter in euren C64 eingehämmert haben. Nächtelang um die Ohren gehauen, ja, Listings abgetippt. Das war, sage ich mal, die einer der Motoren der Computerindustrie, dass Basic das geschafft hat, dass es eine kritische Masse von Menschen ermöglicht hat, ein vernünftiges Programm zu schreiben auch. Ja. Und ja, ich fand's richtig gut. Und ich bin froh, dass es heute auch noch verschiedene Basic-Dialekte gibt. Ja. Und naja, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass Basic noch weitere große Zeit verbringt, ja, weitere 50 Jahre und dann mit 100 vielleicht hier dann immer noch irgendwo richtig sinnvoll genutzt wird. Ja. Im Uncast werde ich heute auch noch was dazu sagen, denn auch im Android-Bereich gibt es Basic und kann richtig vernünftig benutzt werden. Hammer, ja. Gut, Leute, das war's. Und ich habe wie immer ein lustiges Video am Ende, ja, so einen kleinen Clip, mal wieder aus South Park, ja, wenn man heute so viel von Ausspionieren, von NSA und so weiter gelesen haben. Vielleicht irren wir uns ja alle, ja, und sind gar keine, gar nicht die Spione, die wir eigentlich gedacht haben, sondern vielleicht ganz andere, die nur beauftragt werden, von anderen wiederum, ja. Ja, Verschwörungstheorien, lasst euch rufen. Aber die Auflösung gibt's dann bei dem South Park Clip ganz schnell. Ja. Warum? Tja, so simpel kann das vielleicht sein, ja? Wer weiß, wer weiß. Gut, Leute, das war's wieder für diese Woche von der Rios Wochensicht. Ja, wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt und diese publik machen wollt, nur her damit. Ja, Google Plus, Rios Wochensicht oben in der Suche eingeben und schon findet ihr die. Oder ihr schreibt mir über Twitter @Rio. Oder auch eine Mail, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Das Intro und Outro, sage ich auch mal wieder, kommt von Bretonica, Titel ist Afterlife, und der Track ist lizenziert unter Creative Commons License 3.0 bei SA. Die ganzen Links übrigens und Informationen, das hätte ich fast wieder vergessen, ja, findet ihr unter wochensicht.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcast.com. Genau, schon landet die irgendwo anders noch. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!